Ja, vielen Dank, dass Sie so geduldig dem Vortrag gelauscht haben. Wolfgang Port ist gerne bereit, auf Fragen, soweit sie einigermaßen vernünftig sind, zu antworten. Also ich würde jetzt einfach ohne weitere große Vorrede quasi die Diskussionsrunde eröffnen. Und wenn jemand der Meinung ist, dass der Marxismus das nicht verdient hat, dass so mit ihm umgesprungen wird, wie Wolfgang Port das tut, dann möge er jetzt die Hand heben. Ah, bitte. Ich habe eigentlich nur eine Fußnote. Also das mit Marx und Straßengeschäft wird natürlich sehr gerne kolportiert. Aber man passt natürlich auch wunderbar in die Dramaturgie, aber dann sollte man auch sagen, was sein Kumpel, nämlich Friedrich Engels, ein sehr erfolgreicher Kapitalist war. Ja, das Mikro, das reicht jetzt nicht so lange. Wenn Sie ans Mikro kommen. Nicht so eine lange Schnur. Aber das war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nur eine Fußnote, also eigentlich kein richtiger Diskussionsbeitrag, der kurz gesagt so lautete, dass man dazu sagen hätte müssen, dass zumindest Friedrich Engels ein Kapitalist war, der Erfolg hatte, im Gegensatz zu Marx eben, weil Port zweimal darauf angesprochen hat, dass die Spekulationsgeschäfte von Marx daneben gingen. Bei Friedrich Engels war es allerdings auch so gewesen, ich glaube, der hat nicht spekuliert, der musste auch nicht spekulieren, der war in dem Betrieb seines Vaters angestellt in Manchester und hat da seinen Reichtum allerdings nur sehr zähneknirschend verdient. Nur quasi, um Marx zu unterstützen, muss man ja auch sagen. Ne? Er war also einer der größten Menschenfreunde, die man sich eigentlich vorstellen kann, weil er sehr darunter gelitten hat. Aber das sage ich nur, weil ich gerade eine Engels-Biografie gelesen habe. Achso, egal. Wolltest du was drauf sagen? Bitte. Nein, also wenn ihr, oder vielleicht doch, wenn sich jetzt, ja, wenn ich der Hintergrund dafür, der ist der, dass man, denke ich, also nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, der ist irgendwie noch nicht ganz in den Köpfen angekommen, habe ich manchmal den Eindruck, was da eigentlich passiert ist. Nämlich wie dieser Kommunismus also sich davon gemacht hat, wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich war er weg. Ne? Und was das zu bedeuten hat. Also das hat zumindest zu bedeuten, dass man eigentlich die ganzen Sachen, die man früher geglaubt hat, dass man die nochmal einer genauen Prüfung unterziehen muss. Ich meine, jeder hat doch, wie kritisch oder wie verhasst einem die Sowjetunion, man sie die Sowjetunion gesehen hat, oder wie verhasst einem jetzt dieser autoritäre Kommunismus auch gewesen war. Trotzdem hat man ja geglaubt, das wäre was ganz anderes als Kapitalismus, das ist zwar ein schlechter Kommunismus, aber es ist irgendwie einer. Ne? Und nun hat er sich plötzlich davon gemacht, also wie ein Hund, der zurückgepfiffen wurde. Ne? Der ist umgekippt und der war ja die tragende Säule dieser ganzen bipolaren Weltordnung gegeben, die es da vorher gegeben hat. Plötzlich war die Säule weg, nicht? Und Säulen können doch gar nicht laufen. Aber es hatte sie auch keiner geklaut oder umgeschubst. Die Geheimdienste konnten keinen Täter finden und weil es keinen gab. Die wussten also genauso wenig. Ne? Das war doch, ist doch wirklich ein Wunder gewesen, was da passiert ist. Also jedenfalls für unser allen müsste es das gewesen sein. Aber irgendwie ging das sang- und klanglos unter. Ne? Und wenn man sich also diese ganze Geschichte nochmal anschaut, dann entdeckt man natürlich auch andere Punkte, die es falsch erscheinen lassen, also zum Beispiel die Protestbewegung so zu glorifizieren, wie ich das auch oft getan habe, wo man also